Sie wollen mit ihrer Musik im Leben stehen und die Nische neue Musik aufsprengen. Seit einigen Jahren kursiert dafür der Begriff Diesseitigkeit. Er steht für ein junges Komponieren, das gegen aktuelle akademische Traditionen rebelliert. Als Gegenentwurf zum bürgerlich-konzertanten Musikbetrieb haben diese Komponisten für sich neue musikalische, handwerkliche, aufführungspraktische und ästhetische Kriterien entwickelt. Für den in Lübeck geborenen, heute in Berlin lebenden Maximilian Markoll sind Feldaufnahmen in der Großstadt Ausgangspunkt des Komponierens. In seinen Arbeiten begegnen Klänge, die vielen Menschen vertraut sind, aus Alltagszusammenhängen. Gisela Naug stellt vor. In erster Linie ist neue Musik für mich etwas, das sucht nach etwas. Und wenn ich in der Musik dieses Suchen nicht spüre, dann bin ich zunehmend beleidigt. Also mich regt es auf. Das Erforschen von irgendwelchen Spannungen zwischen Klanginseln oder so, das kann mir gestohlen bleiben, das interessiert mich einen Scheißdreck. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es da jemandem wirklich um was geht und dass jemand an irgendwas dran ist, und auch wenn er selber nicht genau weiß, was es vielleicht ist, umso besser. Aber wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es da eine Neugier nach irgendwas gibt, dann ist es für mich keine neue Musik. Sie wollen mit ihrer Musik im Leben stehen, selbstverständlicher Teil eines künstlerischen Diskurses sein, endlich die Nische neue Musik aufsprengen. Sie wollen raus aus den zu eng gewordenen akademisch-konzertanten Zusammenhängen. Und sie möchten die Hörer musikalisch in ihrem Alltag abholen, der sie selbst, wohnend und lebend etwa wie Maximilian Markoll in Berlin-Neukölln, umgibt. Sie, das sind zum Beispiel Martin Schüttler, Hannes Seidel, Christoph Ogiermann, Jennifer Wursch, Nele Hölker, Michael Meierhof, Roman Pfeiffer, Stefan Prinz, Simon Steen Andersen oder Maximilian Markoll. Dabei ist auch diesen jungen Komponistinnen und Komponisten klar, dass solche grundlegenden Änderungen innerhalb des Kreislaufs Neue Musik noch nie durch einseitige Änderungen der Musik gelungen ist. Weder dem Italiener Luigi Russolo mit seinen Intonarumori oder dem Russen Arseni Avramov mit seinen Sirenen, noch Hans Eisler, Luigi Nono, Cornelius Cardio oder Dieter Schnebel. Und trotzdem, die Musik dieser sich im Diesseitigen verankernden Komponisten ist gegenüber dem Mainstream zeitgenössischer symphonischer oder Kammermusik deutlich anders. Schroff, unkulinarisch, irregulär, unabsehbar, wie das Leben selbst geworden ist. Bereits ein anderes Nachdenken darüber, was zeitgenössische Musik heute leisten kann und soll, hat diese Musik verändert. Wie bereits zu Beginn zu hören war mit Maximilian Markolls Opus 1, Samstagmorgen, Berlin-Neukölln, Studie und Selbstporträt mit Hirsch. Für Klavier und Zuspielungen komponiert 2007. Seit einigen Jahren kursiert für diese Art des Komponierens der Begriff Diesseitigkeit, in die Welt gesetzt von den Komponisten selbst. Die spannende Frage angesichts eines solch gewichtigen Begriffes ist dann, inwiefern ein Diesseitigkeitsdenken das Komponieren tatsächlich verändert hat. Welche Auswirkungen hat es auf Vorstellungen davon, was musikalisches Material ist und was dieses abbildet oder auch nicht? Wie reagieren Sie darauf mit einem adäquaten kompositorischen Handwerk? Und welche neuen aufführungspraktischen und ästhetischen Kriterien wurden dementsprechend entwickelt? Thank you. So wie ich Diesseitigkeit verstehe, geht es dabei um ein Andocken an die Welt außerhalb der Musik. Ich habe Schwierigkeiten zum Beispiel von etwas Außermusikalischem zu sprechen, weil dafür erstmal klar sein müsste, was denn was Musikalisches ist. Also interessanterweise gibt es ja auch tatsächlich keine andere Kunstform, in der das nicht zu ihr Gehörige explizit benannt wird. Ne? Es gibt ja nicht das Außerkünstlerische oder so, weil völlig klar ist, dass alles zu Kunst gemacht werden kann. In der Musik sind wir offensichtlich immer noch nicht so weit. Und was an meiner Musik Diesseitigkeit ist, ist wahrscheinlich in erster Linie die Tatsache, dass alles, mindestens alles, was klingt, da drin vorkommen kann. Das schließt jede andere Musik mit ein, das schließt jedes Geräusch, alles ein, was klingt oder klingen kann. Und auch Dinge, die nicht klingen können, können da genauso gut drin passieren. Maximilian Marcolls Diesseitigkeitsbegriff meint jedoch mehr als nur die klangliche Seite. Denn nicht jeder, der Samples verwendet, ist deshalb gleich ein Komponist, auf den diese Klassifizierung zutrifft. Es geht immer um Kontexte von Dingen und um die Verbindungen, um die verschiedenen Perspektiven von verschiedenen Kontexten aufeinander. Und ich habe jetzt eben die Entscheidung getroffen, das über Aufnahmen von Klängen zu lösen und mich eben mit den Kontexten zu beschäftigen, die diese Klänge mit sich bringen. Und habe dann nochmal den Kreis drumherum gezogen und habe gesagt, ich gehe jetzt erstmal von mir als Person aus und um die Situation, in der ich hier bin beim Arbeiten und was ist denn eigentlich da. Wirklich so Ground Zero-mäßig. Ich setze mich an den Tisch und ich glaube nicht an dieses, ich denke mir jetzt Musik aus, sondern ich mache erstmal gar nichts und überlege mir, was ist denn eigentlich da. Und dann ist der Weg ziemlich schnell zu sagen, okay, aha, was passiert denn hier gerade um mich rum? Der Nachbar stört uns jetzt beim Interview mit seiner Bohrmaschine. Das ist irgendwie offensichtlich was hier passiert. Das kennen wir alle. Das sind Sachen, mit denen kann ich mich auseinandersetzen. Interessant ist, dass sich jene Diesseitigkeitskomponisten, so auch Maximilian Marcoll, intensiv mit anderen Künsten auseinandersetzen. Vielleicht als Kompensation der für sie so unbefriedigenden Situation der zeitgenössischen Musik. Denn diese scheint ihnen hinter den Bedingungen der Wirklichkeit, in der wir heute leben, technisch wie auch inhaltlich und gestalterisch zurückgeblieben zu sein, sodass außer dieser realen Gegenwart andere Künste zu Inspirationsquellen wurden. Wichtig geworden sind vor allem Performance und bildende Kunst. Ob es sich dabei um Malerei, Installationskunst oder Fotografie handelt. So bewundert Marcoll seit seiner Studienzeit, zuerst an der Musikhochschule Lübeck, dann an der Folkwang Hochschule Essen, zwar auch die Musik von Henri Purcell, Gustav Mahler, Alban Berg oder besonders auch von Igor Strawinsky. Wesentliche Impulse hat er in Lübeck auch von einem seiner Kompositionslehrer, dem Georgier Rezo Kignaze, empfangen. Und er führt seit der Essener Zeit einen regen Diskurs mit gleichaltrigen und gleichgesinnten Komponisten. Entscheidende Anregungen aber kamen aus der bildenden Kunst. Also der größte Auslöser der letzten Jahre war sicher Wolfgang Tillmanns mit seiner Ausstellung im Hamburger Bahnhof 2008. Einerseits wegen des ganzheitlichen Anspruchs eigentlich, also nicht einfach nur ein paar Fotos in White Cube zu hängen, sondern mit diesen Fotos auch den ganzen Raum einzunehmen tatsächlich. Was sehr, sehr krasse Auswirkungen hat auf die Art, wie man durch diese Ausstellungen läuft. Also wie er das Tempo moduliert, was für eine Art von Gefühl man in diesen Räumen hat, weil man plötzlich, also zumindest ging es mir so, ein großes Freiheitsgefühl hat und da durchläuft wie durch so eine Landschaft und auf so einem riesigen Spielplatz für Erwachsene eigentlich ist. Aber man befindet sich in einer Kunstausstellung. Es gibt einen Artikel, der ganz schön ist, wo das so beschrieben wird, dass die Aufmerksamkeit zum Navigationstool des Besuchers wird. Man fokussiert plötzlich Dinge und rennt deswegen irgendwie zweimal durch die ganze Ausstellung. Dann sieht man von der anderen Seite irgendwas, muss da nochmal kurz hin. Man muss sich auch bewegen, um die Fotos sehen zu können, weil irgendwas ganz Kleines da oben hängt und irgendwas ganz Großes ganz vorne, muss man plötzlich wieder zurückgehen und so. Also es ist eine sehr aufregende Sache. Und dann hängt da ganz viel Verschiedenes parallel. Also es gibt kleine Serien oder kleine Matrizen. Es gibt Porträts, so Pseudo-Schnappschüsse. Es gibt das Foto als Objekt. Es gibt Fotos von Fotos als Objekt, wieder als Foto. Es gibt alle möglichen Formen von Hängungen, gerahmt, nicht gerahmt, die Aufhängung sichtbar, Clips, Pins, Tesafilm, alles was Fotografie ist, hängt da nebeneinander gleichberechtigt rum. Finde ich super. Und genau diese Ansammlung von so verschiedenen Dingen, da sind auch Fotografien von anderen Fotografen mit dabei. Das hat mir einen riesigen Schub gegeben, hin zu der Compound-Reihe dann. Compound 1 mit dem Titel Car, Sex, Voice, Honker komponierte Macoll 2008 für zwei Akkordeons und Elektronik. Die Titelschlagworte benennen, bewusst sachlich und damit eine Distanz aufbauend, Materialquellen. Musik wird hier zum Hörspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Zu einem Spiel mit dem Hören und einem Spiel des Zuhörens. Die Compound-Reihe für Instrumente und Elektronik ist das kompositorische Zentrum des 1983 in Lübeck geborenen Maximilian Makoll. Oder genauer, bis auf zwei rein elektronische Stücke, einer installativen Arbeit im Stadtraum und jener ersten, 2007 entstandenen Komposition Samstagmorgen, Berlin, Neukölln, besteht sein kompositorisches Werk bisher aus diesen Compound-Stücken. Bis jetzt sind es 6, 4 weitere sind in Arbeit. Aus der Begeisterung für die Fotoausstellung von Wolfgang Thielmanns werden ästhetische Kriterien und Anforderungen an Kunst deutlich, die sich in ähnlicher Weise in der Musik von Makoll finden lassen. Zum einen sind das der Wirklichkeitsbezug im Material und die autonome Gleichberechtigung disparatester Elemente, die aber ein Ganzes bilden. Alles, was Musik ist, kann gleichberechtigt nebeneinander stehen. Instrumentalklänge jeglicher Art, Alltagsgeräusche vom Straßenlärm bis zur Bohrmaschine und dem Tropfen eines Wasserhahns, Objekt oder natürliche Klänge oder auch Nichtklänge. Wichtig sind auch Fokussierungen, ein Hineinzoomen in klangliche Situationen. Dem wiederum entspricht ein situativer Kompositionsbegriff, der aus der Perspektive des Hörers und Zuhörens quasi mit den Ohren ein dramaturgisch relativ ungerichtetes, freies Umherschweifen in der Musik erlaubt. Der Compound-Begriff, wie ihn sich Makoll in seiner doppelten Bedeutung angeeignet hat, fasst das zusammen. Das ist aber genau diese Verbindung, die mich eigentlich dahin geführt hat. Einerseits Verbund, chemische Verbindungen auch, die Verbindung von zwei Elementen zu einem dritten, das andere Eigenschaften hat als die konstituierenden Elemente. Und genau aber dieses Abgeschlossene auch. Bestimmte Elemente, die in einem klar umrissenen Rahmen drin sind. Also wie, ich habe einen großen Gebäudekomplex, da drin kann es chaotisch zugehen, wie es will, aber es gibt eine klare Grenze. Da fängt das Ding an, da hört das Ding auf. Meine Stücke seit 2008 basieren auf diesem Materialnetzwerk, auf diesem Archivzettelkasten. Und da ist erstmal eine ganze Menge möglich. Und ein Compound ist dann sozusagen eine Möglichkeit, aus diesem Chaos ein Objekt herauszuschöpfen. Also schöpfen nicht im Sinne von schaffen, sondern im Sinne von Papier machen. Ich gehe einmal mit der Kelle rein und hole mir eine Lage davon. Material, Materialnetzwerk, Compounds, Kontexte, Perspektiven, Intersubjektivität, Wirklichkeit. Ausgangspunkt von Makolls Compound-Stücken sind Field Recordings, aufgenommen auf den Straßen von Städten, in der Wohnung, im Hinterhof, in Zügen, auf Baustellen. Bevorzugt immer wieder Maschinenklänge. Ähnlich wie bei der Vorstellung, aus einem Materialpool mit einer Kelle relativ objektiv die Elemente für ein Stück zu schöpfen, bestimmt auch die Materialauswahl für die Field Recordings eine gewisse Absichtslosigkeit, eine Zufallsbestimmtheit, allerdings mit subjektiver Perspektive. Ich habe beschlossen, nicht auf die Suche nach Material zu gehen, sondern ich wähle etwas als Material aus, wenn es mich dazu bringt, dass ich es musikalisch höre. Das ist ein bisschen komisch formuliert, aber so funktioniert das. Ja, ich bin irgendwo und irgendwas passiert und plötzlich nehme ich diese Kunstperspektive ein und in dem Moment ist es für mich musikalisches Material geworden. Das heißt aber auch in der Konsequenz, dass es Dinge sind, die sich in meinem persönlichen Umfeld abspielen. Dinge, die mir passieren, wo ich plötzlich diese musikalische Perspektive einnehme, die werden dann zum musikalischen Material. Das bedeutet, dass es Sachen sind, die meine Situation widerspiegeln. Meine Lebenssituation, meine Situation beim Arbeiten. Und da ist man natürlich schon mittendrin. Berlin-Neukölln, hier wird gentrifiziert bis zum Umfallen. Und diese Sachen passieren genau hier um mich herum. Und das sind aber nicht Sachen, die nur mich betreffen, sondern das sind Sachen, die sehr viele betreffen. Und schon ist man in so einem intersubjektiven Ding da dran. Eine Intersubjektivität, die nichts anderes meint als eine subjektive Beobachtung, die andere teilen können, weil sie sich in ähnlichen Situationen befinden. Subjektivität als soziale und damit verallgemeinerungsfähige Erfahrung. Das hat Sebastian neulich in einer Diskussion in Bremen so schön gesagt, es ist eben nicht nur meine Küche, sondern es könnte auch irgendeine andere Küche von jemand anderem sein, die da klingt. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um mich als Person oder es geht auch nicht darum, mein Privatleben zu glorifizieren oder so, sondern es ist eher was, was uns alle betrifft, die wir hier in dieser Gesellschaft leben und diese Sachen mitbekommen. Das ist genau das. Ich bin hier auch einfach mittendrin. Ich beobachte das auch alles. Ich erlebe nicht sehr viel andere Sachen als ihr alle auch. Ich gehe nur anders damit um. Das ist alles. Anders damit umgehen heißt, es entstehen Kompositionen aus alltäglichen Beobachtungen, zum Beispiel Compound 2, Air Pressure Train TV, geschrieben 2008-09 für 6 Schlagzeuger und Electronics. Das Field Recording Ausgangsmaterial bildet das Rauschen von Windrädern und Geräusche aus dem Speisewagen eines ICE. Verallgemeinert, der Kontrast von etwas Gleichmäßigem, Eintönigem und etwas punktuell Zusammengesetztem, Lebendigen, Chaotischen. Das Hauptinstrument der 6 Schlagzeuger ist jeweils eine Holzkiste mit auswechselbarer Oberfläche, die in Ständer eingehängt werden kann. Die wichtigsten Spielorte sind diese Oberflächen aus verschiedenen Materialien, der Rahmen aus Holz sowie der Rahmenbeschlag aus Metall. Die Spieler wiederum verfügen über verschiedenste Objekte und Materialien, mit denen sie die Holzkisten bespielen. Vom Schlüsselbund über Zeitungspapier, Münzen, Steine, Styropor, Blöcke bis zu Schmirgelpapier, Glasdeckel oder einem batteriebetriebenen Milchaufschäumer. Spätestens die Fotoabbildungen einzelner zu benutzender Materialien in der Partitur, um Missverständnisse auszuschließen, wie es an entsprechender Stelle heißt, macht klar, wie wichtig Marcoll bei der Transkription eine feinstens und präzise ausdifferenzierte Klanglichkeit ist. So vielfältig und differenziert wie das Leben selbst. Transformierte Diesseitigkeit hier also in Compound 2 Air Pressure Train TV. fragt man nach Veränderungen des Komponierens, die aus jenem Diesseitigkeitsdenken bei Maximilian Macoll resultieren, wäre der Verweis auf Field Recordings als Material zu kurzschlüssig, wie bereits bei diesem dritten Musikbeispiel unschwer zu hören war. Denn die eigentliche Arbeitsgrundlage von Macolls Komponieren, das konzeptionelle Fundament, wie er es nennt, bildet ein Materialnetzwerk, entwickelt in den letzten 6 Jahren seit Compound 1. Ausgehend von den Field Recordings, die zu 90% aus Aufnahmen und 10% aus Musik aus dem Rechner bestehen, entsteht es auf der Basis quasi vorbereitender kompositorischer Arbeitsschritte, ist aber letztlich tatsächlich ein Archivzettelkasten sowohl in physikalischer als auch in elektronischer Form. Also die Materialsammlung funktioniert so, dass ich, wie gesagt, Aufnahmen mache von Dingen und diese Aufnahmen erstmal beschreibe mit Tags, mit Schlüsselwörtern. Und dann wird daraus ein Archiv, ein interreferenzielles Archiv, in dem ich eine ganze Menge von solchen Materialien drin habe, auch mit Ableitungen und mit Transkriptionen davon und so weiter. Das können Übertragungen von aufgezeichneten Klängen in Notentext für Instrumente sein. Ausschnitte, also Fokussierungen des aufgenommenen Materials, die eine konkrete Hörhaltung des Komponisten markieren. Oder elektronische Transformationen. Und über diese Schlüsselwörter können jetzt Materialien miteinander in Verbindung gebracht werden, weil ich genau weiß, dieses Material hat dieses Schlüsselwort und dieses andere Material auch. Also ich kann dieses Archiv befragen und sagen, gib mir mal alles raus zum Thema Puls. Und dann kriege ich eine ganze Menge von Materialien, die das Schlüsselwort Puls haben. Über diese Schlüsselwörter wird daraus ein Netzwerk. Das ist ein Zettelkasten. Das ist auch physikalisch ein Zettelkasten. Es gibt einen großen Pappkarton, da ist das ganze Zeug drin. Die meisten Sachen sind im Computer, aber es gibt natürlich die ganzen Transkriptionen und alles. Es ist alles in Papierform in einem großen Pappkarton. Dieses Finden und Aufbereiten des zu komponierenden Materials als wichtiger Arbeitsschritt wirft die Frage auf, wo das Komponieren überhaupt beginnt. Erst wenn die Materialien des Netzwerkes zueinander in Beziehung gesetzt, miteinander verknüpft werden oder bereits im Moment der Entscheidung, was mit dem Mikrofon überhaupt aufgenommen wird. Komponieren weitet sich zu einem Prozess, der die Beobachtung und Wahrnehmung des Alltags ebenso umfasst wie Tonaufnahmen, deren künstlerische Transformation und die kompositorische Zusammenstellung. Ein zentrales Verbindungsglied zwischen Wahrnehmung und Komposition sind darin die Transkriptionen. Der Aspekt, der mich an Transkriptionen interessiert, ist die Übersetzung von Klang in Notenschrift und zwar in Bezug auf eine bestimmte Hörhaltung davon. Also ich versuche eine bestimmte Perspektive auf das Material, eine bestimmte Fokussierung. Es gibt Materialien, da passiert nicht besonders viel, da ist ziemlich klar, worum es geht. Wenn ich eine Stille habe mit einer tropfenden Dusche beispielsweise, dann fällt es relativ einfach, dieses Phänomen zu beschreiben. Aber wenn ich eine sehr aufgeregte Aufnahme habe, wo eigentlich klanglich eine ganze Menge passiert, dann muss man sich erstmal fragen, okay, worum geht es hier eigentlich? Wichtig ist also erstmal die Überlegung, um welche Art von Fokussierung geht es mir? Weil es gibt immer Sachen, die man auslässt und man kann nicht beliebig genau beschreiben. Man muss immer vergröbern, automatisch. Also erstmal immer die Frage, worum geht es? Und dann dieses Sortieren und Trennen und Ordnen und in eine lesbare Form bringen. Es geht Max Macoll nicht darum, in jedem Stück alles neu zu erfinden. Wichtig aber ist ihm, sich in jedem Stück mit den gefundenen Klängen oder Dingen neu auseinanderzusetzen, sich aufs Neue zu ihnen zu verhalten. Jedes Stück ist ein Leseweg durch das geschaffene Archiv. In jedem Stück gibt es eine neue Beschäftigung mit dem jeweiligen Material, mit den Instrumenten und dem verwendeten Setup. Um bei dieser Fokussierung und Analyse präzise vorgehen zu können, hat sich Macoll eine entsprechende Software geschrieben, Quinz. Ein Tool, der spezifisch zu bedienen ist und nicht automatisch abläuft. Und dann lade ich das Ding in Quinz, in meine Software, und dann wird das Ding erstmal auseinandergenommen. Also gehen wir mal davon aus, dass es um eine ereignislastige Aufnahme geht. Dann wird erstmal bezeichnet, wo Ereignisse sind. Meistens sind verschiedene Ereignisschichten da drin und ich habe verschiedene Ereignisklassen in so einem Teil. Die werden entsprechend getrennt und dann werden die bezeichnet. Ich sortiere eigentlich erstmal, was da drin ist. Und dann lasse ich mir das Ganze als Notentext rausgeben und dann wird es geordnet und in irgendeiner Form leserlich hingeschrieben. In Compound 5, Construction Adjustment für Percussion und Electronics, komponiert 2010-11, stammt das Material aus 10 verschiedenen Quellen. Von einer Sushi-Bar in Berlin-Kreuzberg über den Verkaufstempel Alexa am Alexanderplatz, von Renovierungsarbeiten in der Wohnung eines Freundes bis zu Windgeräuschen, die in einem Zug aufgenommen wurden. Das Instrument ist auch hier eine jener Holzboxen, nun mit 6 vorgegebenen Stellen, die bespielt werden und wiederum differenziertesten Angaben zu Anschlagsarten sowie verwendeten Materialien. Initialpunkte für eine Komposition sind oft konkrete Instrumente, aus deren Funktionsweise oder auch Kontexten eine Struktur entwickelt wird. Unschwer war bei den bisherigen Beispielen zu hören, dass Marcol im Hauptfach zunächst Schlagzeug studiert hat. Es geht schon beim Instrument los. Man muss erstmal eine Haltung zum Instrument haben und entwickeln. Und die muss ja auch nicht Konkurrenz sein, die kann ja auch widersprüchlich sein, die muss doch nicht mal klar sein. Aber es muss eine bestimmte Perspektive auf das Instrument geben. Sonst braucht man gar nicht anzufangen. Es geht eigentlich um Perspektiven auf Material. Und da schließe ich das Instrument mit ein. Es geht eigentlich darum, Wahrnehmungsmodi in Beziehung auf musikalisches Material inklusive Instrumente zu finden und zu behandeln. Es geht eigentlich genau um diese Haltung. So verzeichnet die Werkliste auf der Homepage des Komponisten für die sich in Vorbereitung befindenden Compound-Stücke Nummer 7 bis 10 bereits exakt die Besetzungen. Nummer 7 ist eine Komposition für Recorder, Percussion, Cello, Double Bass, Narrator und Electronics. Nummer 8 entsteht für Ensemble und Electronics, Nummer 9 für Blackbox und Electronics und Nummer 10 für zwei Saxophone und Electronics. Ich schreibe gerade an einem Ensemblestück und ich habe mich erstmal gefragt, welche Art Stück soll das werden? Nee, habe ich mich nicht gefragt, sondern ich hatte direkt eine Idee dafür. Dass das Cello die ganze Zeit Schleifmaschinen und Sägen spielen wird, ist sonnenklar. Also es ist völlig klar, dass da die ganze Zeit sein wird. Und das bestimmt schon mal eine ganze Menge. Von da aus kann es jetzt weitergehen. Was ist das für Material? Was hat das für Eigenschaften? Was ist da vielleicht noch drin in diesen Aufnahmen, was mir bisher entgangen ist? Dann entzündet sich das. Aber es ist beides. Einerseits ist es eine Idee für ein Instrument. Was will ich mit diesem Instrument machen? Welche Rolle spielt dieses Instrument in dem Stück, dann was für Dinge müssen da noch passieren, die mit diesem Material nichts zu tun haben, um da irgendwie ein Gegenstück dazu zu bilden oder das zu stören. Die Rolle, die Instrumente spielen, entspricht vielleicht am ehesten einer klanggestischen Funktion. Dementsprechend werden die Eigenschaften des Materials wichtig, ebenso Situationen, die sich in dem Material klanglich niederschlagen. Zum Beispiel das Hämmern von Bauarbeitern, das pfeifende Alarmsignal eines stehenden LKWs, ein luftiges, pulsierendes Klackern oder eine Aufnahme in einem IC-Bordrestaurant, wie in Compound 4 mit dem Titel Friction, Machine, Alarm, Signal, Construction. Wieder sind es technische Reizwörter, die auf zugrunde liegendes Material verweisen. Mit Friction gleich Reibung, Signal gleich Signal, sind aber auch Fokussierungen benannt, die dem Komponisten als quasi ästhetische Aura seines Stückes wichtig sind, etwas über seine Hörhaltung auf dieses Material aussagen. Zum einen ist die Konkretheit des Materials als Klangereignis so unmittelbar, dass man sich eher an ein Hörstück als an eine Komposition für Violine, Viola, Schlagzeug, zwei Ad-Hoc-Spieler an kleinen, mit Styropor, Plastik und Metallobjekten ausgestatteten Holztischen und Electronics erinnert fühlt. Andererseits ist das Klangmaterial durch Marcolls kompositorische Verfahren so abstrakt, dass der reale Ursprung der Field Recordings negiert wird. Aus der diesseitigen Verankerung in klanglichen Situationen des Alltags ist eine autonome, eigenwillige Musik entstanden, die weder Ähnlichkeit mit Programmmusik hat, noch überhaupt mit herkömmlichen Instrumentalkompositionen vergleichbar ist. Thank you. Komponieren vergleicht Maximilian Marcoll gern mit dem Errichten eines Gebäudekomplexes, der im Laufe der Komposition durch Nebengebäude, Umgebungselemente oder Accessoires erweitert wird. Interessant ist diese Idee, weil sie per se eher an Installationen denken lässt, die sich räumlich und zeitlich ausbreiten. Das ähnelt jener Fotoausstellung von Wolfgang Thielmanns, in der man kreuz und quer laufen muss, um sie in ihrer Gänze erfahren zu können. Diese Räumlichkeit oder auch Vernetzung erfordert adäquate Werkzeuge des Komponierens. Ich brauche bestimmte Werkzeuge, um so arbeiten zu können, wie ich das mache. Also muss ich programmieren lernen. Dann muss ich erstmal herausfinden, wie man eigentlich so eine Software eigentlich zusammenbastelt. Dann habe ich es plötzlich irgendwie damit zu tun, dass ich nicht überschaubare Mengen von Material irgendwie verwalten muss auf eine bestimmte Art. Also bin ich wahnsinnig glücklich, dass ich auf diese Zettelkastensache gekommen bin. Luhmann und so weiter. Da gibt es ein fantastisches Buch, muss man nochmal sagen, von Markus Krajewski, die Zettelwirtschaft. Fantastisches Werk über die Geschichte des Zettelkastens, Archiv, Bibliothekwesen. Höchst interessant, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal irgendwie damit zu tun hätte. Plötzlich fange ich mich an, für das Periodensystem der Elemente zu interessieren, weil das ein System ist, was in der Lage ist, mir Dinge aufzuzeigen, von denen klar ist, dass es sie gibt, von denen wir aber nicht wissen, was sie sind. Sowas will ich auch. Und da ist man ganz schnell an Sachen, die mit Komponieren überhaupt nichts zu tun haben, sondern das sind Sachen, die alle wo ganz anders herkommen. Diesseitigkeit. Beobachten, klangliche Wahrnehmungen fokussieren, Perspektiven auf Welt und Leben kenntlich machen, als autonome Musik. Und durch diese Musik in Gebiete gelangen, die von der Kunst ins Leben manchmal auf sehr eigenwillige Weise zurückführen können. Musik als Möglichkeit von sinnlicher und intellektueller Erkenntnis. Samstagmorgen, Berlin-Neukölln. Zum Konzept von Diesseitigkeit in der Musik von Maximilian Marcoll. Im Atelier Neuer Musik hörten Sie eine Sendung von Gisela Nauck. Die Redaktion hatte Frank Kämpfer.